Eine ganze Weile, nachdem er sie verlassen hatte, und sogar noch eine ganze Zeit, nachdem das Geräusch seiner Kutsche verklungen war, war Elinor von einer Unzahl von widerstrebenden Gedanken bedrängt, die aber alle nur Traurigkeit hervorriefen, so dass sie nicht einmal an ihre Schwester dachte. Willoughby, er, den sie nur eine halbe Stunde vorher als den nichtswürdigsten Menschen der Welt verabscheut hatte, Willoughby erregte trotz all seiner Fehler, gerade weil sie ihm viel Kummer bereitet hatten, in ihr so viel Mitleid, dass sie an ihn, der nun endgültig aus ihrer Familie ausgeschlossen war, mit einer Zärtlichkeit, einem Bedauern dachte, von dem sie sich selbst eingestand, dass es eher seinen Wünschen als seinen Verdiensten entsprach. Sie fand, dass sein Einfluss auf ihr Urteil durch Umstände bestimmt wurde, die bei nüchterner Überlegung kein Gewicht haben durften, nämlich durch die ungewöhnliche Anziehungskraft seiner Person, die offene, herzliche und lebhafte Art, die zu besitzen kein Verdienst war, und durch die leidenschaftliche Liebe zu Marian, der er mit gutem Gewissen nicht nachgeben durfte. All das war ihr schon lange, lange klar, bevor sein Einfluss auf sie nachließ. Als sie schließlich zu der schlafenden Marian zurückkehrte, schlug diese gerade die Augen auf und sah von dem langen und köstlichen Schlaf so erfrischt aus, wie sie gehofft hatte. Elinors Herz war übervoll. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, Willoughbys Besuch, Marians Genesung und die bevorstehende Ankunft ihrer Mutter riefen eine innere Erregung in ihr hervor, die keinerlei Müdigkeit aufkommen und sie nur befürchten ließ, dass sie sich ihrer Schwester gegenüber verraten könne. Lange brauchte sie unter dieser Furcht allerdings nicht zu leiden, denn innerhalb der nächsten halben Stunde nach Willoughbys Aufbruch wurde sie wieder durch das Geräusch einer Kutsche hinuntergerufen. In dem Bedürfnis, die grauenhafte Ungewissheit ihrer Mutter keine Minute zu verlängern, stürzte sie sofort in die Vorhalle und erreichte die Haustür gerade rechtzeitig, um sie in Empfang zu nehmen und sie beim Eintreten zu stützen. Mrs. Dashwood, die sich in ihrer Panik, als sie sich dem Haus näherten, in die Überzeugung hineingesteigert hatte, dass Marian nicht mehr unter den Lebenden sei, war vor Beklemmung zu sprachlos, um nach ihr zu fragen, zu sprachlos, um Elinor zu begrüßen. Aber diese wartete weder auf Begrüßung noch Fragen, sondern teilte ihr sofort die erfreuliche Nachricht mit. Und ihre Mutter nahm sie mit ihrer gewohnten Lebhaftigkeit auf und war im Augenblick von ihrer Freude so überwältigt wie vorher von ihren Befürchtungen. Von ihrer Tochter und ihrem Freund gestützt, wurde sie ins Wohnzimmer geleitet. Und dort umarmte sie, wenn auch immer noch unfähig zu sprechen, Elinor unter Freudentränen immer wieder und wandte sich zwischendurch von ihr zu Oberst Brandon, um ihm die Hand mit einem Blick zu drücken, in dem ihre Dankbarkeit und zugleich ihre Überzeugung lag, dass er am Glück des Augenblicks teilnahm. Er nahm daran allerdings mit einer Schweigsamkeit teil, die ihre noch übertraf. Sobald Mrs. Dashwood sich erholt hatte, war ihr erster Wunsch, Marian zu sehen, und innerhalb von 2 Minuten war sie bei ihrem geliebten Kind, das ihr durch Abwesenheit, Unglück und Gefahr noch lieber geworden war. Elinors Freude darüber, was beide bei dem Wiedersehen empfanden, wurde nur durch die Furcht beeinträchtigt, dass es Marian den Schlaf rauben könne, aber Mrs. Dashwood konnte ruhig, konnte vernünftig sein, wenn das Leben eines Kindes auf dem Spiel stand. Und Marian war beruhigt, ihre Mutter bei sich zu wissen, war sich bewusst, dass sie zu schwach für Unterhaltung war und unterwarf sich deshalb bereitwillig dem Schweigen und der Ruhe, die alle Pflegerinnen um sie herum ihr auferlegten. Mrs. Dashwood bestand darauf, die ganze Nacht bei ihr zu wachen, und Elinor ging, den Bitten ihrer Mutter folgend, zu Bett. Aber die Ruhe, die eine völlig schlaflose Nacht und viele Stunden nervlicher Anspannung doch nötig gemacht hätten, wollte sich wegen der ständigen Ablenkung ihrer Gedanken nicht einstellen. Willoughby, der arme Willoughby, wie sie ihn nun schon bei sich nannte, ging ihr ständig durch den Kopf. Sie hatte seine Rechtfertigung um keinen Preis hören wollen, und sie machte sich bald Vorwürfe, dass sie ihn vorher so streng beurteilt hatte, bald sprach sie sich davon wieder frei. Aber das Versprechen, ihrer Schwester davon zu erzählen, bedrückte sie die ganze Zeit. Ihr graute vor dem Bericht. Sie fürchtete seine Wirkung auf Marian, bezweifelte, ob sie nach dieser Erklärung je mit einem anderen glücklich werden könne, und wünschte einen Augenblick lang, dass Willoughby Witwer wäre. Dann erinnerte sie sich an Oberst Brandon, machte sich Vorwürfe, fand, dass er bei seinem Leid und seiner Beständigkeit ihre Schwester eher als Belohnung verdiente als sein Rivale und wünschte alles, nur nicht Mrs. Willoughbys Tod. Der Schock, den Mrs. Dashwood durch Oberst Brentons Ankunft in Barton erhielt, war durch die Unruhe, in der sie sich ohnehin befand, wesentlich gemildert worden. Denn ihr Unbehagen über Marion war so groß, dass sie schon beschlossen hatte, an demselben Tag nach Cleveland zu reisen, ohne auf weitere Nachrichten zu warten, und ihre Reisevorbereitungen waren schon so weit gediehen, dass die Careys jeden Augenblick erwartet wurden, um Margaret abzuholen, da ihre Mutter sie nicht dahin mitnehmen wollte, wo Ansteckungsgefahr bestand. Marion ging es nun von Tag zu Tag besser, und die strahlende Heiterkeit von Mrs. Dashwoods Aussehen und Stimmung bewiesen, dass sie, wie sie selber wiederholt erklärte, die glücklichste Frau der Welt sei. Elinor konnte diese Erklärung nicht anhören und diese ständige Munterkeit nicht mit ansehen, ohne sich manchmal zu fragen, ob ihre Mutter eigentlich noch jemals an Edward dachte. Aber Mrs. Dashwood, die dem nüchternen Bericht vertraute, den Elinor ihr von ihren eigenen Enttäuschungen geschickt hatte, ließ sich durch ihre überschwängliche Freude dazu verleiten, nur an Dinge zu denken, die ihre gute Laune noch steigerten. Marion war einer Gefahr entronnen, an der sie, wie sie jetzt zu begreifen begann, durch ihre unkluge Ermutigung von Marians unglückseliger Zuneigung zu Willoughby nicht ganz unschuldig war. Und ihre Genesung bildete aus einem weiteren Grund, den Elinor aber nicht kannte, noch eine zusätzliche Quelle der Freude. Sie erfuhr davon, sobald sich Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen zwischen ihnen ergab. »Endlich sind wir allein. Meine liebe Elinor, du kennst das Ausmaß meiner Freude noch gar nicht. Oberst Brandon liebt Marion. Er hat es mir selbst erzählt.« Ihre Tochter, die abwechselnd froh und schmerzlich berührt, überrascht und nicht überrascht war, hörte in schweigender Aufmerksamkeit zu. »Du bist mir gar nicht ähnlich, liebe Elinor, sonst würde mich deine Gefasstheit wundern. Hätte ich einen Wunsch für meine Familie äußern können, dann wäre es das Schönste gewesen, wenn Oberst Brandon eine von euch heiratet. Und ich glaube, Marion wird von euch beiden glücklicher mit ihm werden.« Elinor hätte sie gern nach den Gründen für diese Behauptung gefragt, denn sie war überzeugt, dass es bei nüchterner Betrachtung ihres Alters, ihres Naturells oder ihrer Gefühle keine gab, aber ihre Mutter ließ sich bei jedem interessanten Thema immer von ihrer Einbildungskraft hinreißen, und statt zu fragen, ging sie deshalb mit einem Lächeln darüber hinweg. »Er hat mir gestern auf der Reise sein Herz ausgeschüttet. Es geschah ganz unvermutet, ganz unabsichtlich. Ich konnte, wie du dir denken kannst, von nichts anderem als meinem Kind sprechen. Er konnte seinen Kummer nicht verbergen. Ich sah, dass er meinem nicht nachstand, und da er vielleicht dachte, dass heutzutage bloße Freundschaft so herzliche Anteilnahme nicht rechtfertigen könne, oder vielmehr ohne weiter nachzudenken, gab er wohl seinen unbezwingbaren Gefühlen nach und vertraute mir seine ernsthafte, zärtliche, beständige Zuneigung zu Marion an. Er liebt sie, Elinor, seit er sie zum ersten Mal gesehen hat.« Hier erkannte Elinor allerdings nicht die Sprache, nicht die Bekenntnisse Oberst Brandons, sondern die willkürlichen Ausschmückungen der blühenden Fantasie ihrer Mutter, die alles, was sie entzückte, beliebig ausmalte. Seine Zuneigung zu ihr, die in ihrer Innigkeit, Aufrichtigkeit und Beständigkeit, wie immer wir es nennen wollen, allem, was Willoughby je fühlte oder vorspiegelte, unendlich überlegen ist, hat trotz seiner Kenntnis von der unglückseligen Schwäche meiner lieben Marion für diesen nichtswürdigen jungen Mann unvermindert angehalten. Ohne Egoismus, ohne sich selbst Hoffnungen zu machen, hätte er mit angesehen, wie sie mit einem anderen glücklich wird. Was für ein nobler Mann! Welche Offenheit! Welche Aufrichtigkeit! In ihm kann man sich nicht täuschen. »Oberst Brandons Ruf«, sagte Elinor, »als ein hervorragender Charakter ist unbestritten.« »Das weiß ich«, erwiderte ihre Mutter ernst, »sonst wäre ich nach einer solchen Warnung die Letzte gewesen, die diese Zuneigung ermutigt oder sich auch nur über sie gefreut hätte. Aber dass er mich mit so tatkräftiger, so bereitwilliger Freundschaft abgeholt hat, genügt, um ihn als einen außerordentlich wertvollen Menschen auszuweisen. Seine Integrität«, antwortete Elinor, beruht allerdings nicht auf einer einzigen Freundschaftsgeste, zu der ihn seine Neigung zu Marian veranlasst hätte, auch wenn es gar nicht um Menschlichkeit ginge. Er ist ein alter und sehr guter Freund von Mrs. Jennings, den Middletons, und sie lieben und achten ihn gleichermaßen. Und ich selbst kenne ihn, wenn auch erst seit kurzem, recht gut und schätze und achte ihn so sehr, dass ich genau wie du unsere Verbindung mit ihm für einen außerordentlich großen Segen halte, wenn Marian mit ihm glücklich werden kann. Was hast du ihm geantwortet? Hast du ihm Hoffnung gemacht? Aber mein Kind, ich konnte weder ihm noch mir Hoffnungen machen. Vielleicht lag Marian in dem Moment im Sterben. Aber es ging ihm gar nicht um Hoffnung oder Ermutigung. Es war eine unfreiwillige Vertrauenserklärung, das nicht unterdrückbare Bekenntnis einer verständnisvollen Freundin gegenüber, nicht der Antrag an eine Mutter. Und doch habe ich nach einiger Zeit gesagt, denn zuerst war ich ganz überwältigt, dass mein größtes Glück, wenn sie am Leben bliebe, worauf ich vertraute, darin bestehen würde, ihre Hochzeit zustande zu bringen. Und seit unserer Ankunft, seit diese Hoffnung zur köstlichen Gewissheit geworden ist, habe ich es ihm ausführlicher wiederholt und ihm jede nur denkbare Ermutigung gegeben. Zeit, nur ein bisschen Zeit, sage ich, wird alles zum Guten wenden. Marians Herz wird nicht für immer an einem Mann wie Willoughby hängen. Er wird bald durch seine eigenen Qualitäten gewinnen. Wenn man allerdings nach der Stimmung des Oberst urteilt, hast du ihn noch nicht zu dem gleichen Optimismus bekehrt? Nein. Er glaubt, dass Marians Zuneigung zu tief sitzt und darum höchstens auf lange Sicht nachlassen wird. Und selbst wenn ihr Herz wieder frei wäre, hat er zu wenig Selbstvertrauen, um zu glauben, dass er sie bei dem Unterschied an Alter und Naturell je gewinnen könnte. Da irrt er sich allerdings. Er ist nur gerade so viel älter als sie, dass es ein Vorteil ist und seinem Charakter und seinen Grundsätzen Beständigkeit gibt. Und sein Naturell, davon bin ich überzeugt, ist ganz und gar dazu angetan, deine Schwester glücklich zu machen. Und auch seine Erscheinung, auch seine Umgangsformen sprechen nur für ihn. Meine Voreingenommenheit macht mich nicht blind. Er sieht natürlich nicht so gut aus wie Willoughby, aber andererseits hat er etwas so Gewinnendes in seinen Zügen. In Willoughbys Blick, erinnerst du dich? Lag immer etwas, das ich nicht mochte. Elinor erinnerte sich nicht daran, aber ihre Mutter fuhr fort, ohne auf ihre Zustimmung zu warten. Und seine Umgangsformen, die Umgangsformen des Oberst sind nicht nur gewinnender als Willoughbys je waren, sondern sie sind auch so, dass ich sicher bin, sie gefallen Marian auf Dauer viel besser. Sein Entgegenkommen, seine echte Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber, seine ungekünstelte männliche Schlichtheit passen zu ihrem eigentlichen Naturell viel besser als die häufig übertriebene und häufig unangebrachte Lebhaftigkeit des anderen. Ich bin fest davon überzeugt. Auch wenn Willoughby sich als wirklich liebenswert herausgestellt hätte, obwohl das Gegenteil der Fall war, hätte Marian doch nie mit ihm so glücklich werden können, wie sie es jetzt mit dem Oberst sein wird. Sie machte eine Pause. Ihre Tochter konnte ihr nicht ganz zustimmen, aber da ihr Widerspruch unausgesprochen blieb, konnte er kein Ärgernis erregen. »In Delaford wird sie gar nicht weit von mir entfernt sein«, fügte Mrs. Dashwood hinzu, »selbst wenn ich in Barton wohnen bleibe. Und höchstwahrscheinlich, denn ich höre, dass es ein großes Dorf ist, ja, ganz bestimmt muss es dort ein Häuschen oder ein Cottage in der Nähe geben, das für uns ebenso gut geeignet wäre wie unser jetziges Haus.« Die arme Elinor. Hier tauchte ein neuer Plan auf, sie in Delaford anzusiedeln. Aber sie blieb innerlich standhaft. Und auch sein Vermögen. Denn in meinem Alter denkt man ja auch daran. Und obwohl ich weder weiß noch wissen will, wie groß es wirklich ist, bin ich sicher, es ist nicht zu verachten. An dieser Stelle wurden sie durch den Eintritt einer dritten Person unterbrochen, und Elinor zog sich zurück, um über alles in Ruhe nachzudenken, ihrem Freund Erfolg zu wünschen, nicht ohne gleichzeitig Willoughby zu bedauern. Obwohl Marians Krankheit zu einer allgemeinen Schwächung des Körpers führte, hatte sie doch nicht lange genug gedauert, um die Genesung zu verzögern. Und diese ging bei ihrer Jugend, ihren natürlichen Kräften und der Anwesenheit ihrer Mutter so glatt voran, dass sie innerhalb von 4 Tagen nach Mrs. Dashwoods Ankunft in Mrs. Palmers Ankleidezimmer übersiedeln konnte. Dorthin wurde auf ihren eigenen besonderen Wunsch, denn sie wartete ungeduldig darauf, ihm ihren Dank dafür auszusprechen, dass er ihre Mutter geholt hatte, Oberst Brandon zu einem Besuch gebeten. Als er das Zimmer betrat, ihr verändertes Aussehen wahrnahm und die blasse Hand ergriff, die sie ihm sofort entgegenstreckte, war seine Bewegung so groß, dass Elinor die Vermutung kam, es drücke sich darin etwas anderes aus als seine Zuneigung zu Marion oder Verlegenheit, weil die anderen davon wussten. Und bald glaubte sie, in seinem melancholischen Blick und in seiner veränderten Gesichtsfarbe beim Anblick ihrer Schwester zu bemerken, wie sich vor seinem inneren Auge vermutlich viele trostlose Szenen der Vergangenheit wiederholten, die durch die schon eingestandene Ähnlichkeit Marians mit Eliza hervorgerufen und jetzt durch den matten Blick, die kränkliche Hautfarbe, die kraftlose Haltung der Genesenden und die herzliche Anerkennung ihrer besonderen Verbundenheit noch verstärkt wurde. Mrs. Dashwood, die die Szene nicht weniger aufmerksam als ihre Tochter, wenn auch mit ganz anderen Gedanken und daher mit ganz anderen Folgerungen betrachtete, sah im Verhalten des Oberst nichts, was nicht den einfachsten und selbstverständlichsten Regungen entsprang, während sich ihrer Überzeugung nach in Marians Reaktion schon mehr als bloße Dankbarkeit ankündigte. Nach 1 oder 2 weiteren Tagen, in denen Marian alle 12 Stunden sichtbar an Kräften zugenommen hatte, begann Mrs. Dashwood von ihren eigenen Wünschen ebenso sehr wie von denen ihrer Tochter geleitet, von der Heimreise nach Barton zu sprechen. Von ihren Entscheidungen hingen die ihrer beiden Freunde ab. Mrs. Jennings konnte Cleveland während des Aufenthalts der Dashwoods nicht verlassen, und Oberst Brandon hatte aufgrund ihrer gemeinsamen Bitten bald die Überzeugung gewonnen, dass sein eigener Aufenthalt dort ebenso beschlossene Sache, wenn auch nicht ebenso unentbehrlich war. Umgekehrt wurde durch seine und Mrs. Jennings vereinte Bitten Mrs. Dashwood überredet, auf dem Rückweg seine Kutsche wegen der größeren Bequemlichkeit für ihre kranke Tochter anzunehmen. Und der Oberst stimmte mit Vergnügen einer gemeinsamen Einladung nach Barton von Mrs. Dashwood und Mrs. Jennings zu, die in ihrer unermüdlichen Hilfsbereitschaft im Namen anderer ebenso gastfreundlich war wie in ihrem eigenen, als Belohnung für seine Großzügigkeit, in ein paar Wochen einen Besuch bei ihnen im Cottage zu machen. Der Tag der Trennung und des Aufbruchs kam heran, und nachdem Marian so persönlich und ausführlich, so aufrichtig dankbar, mit so viel Achtung und so vielen guten Wünschen von Mrs. Jennings Abschied genommen, wie ihr eigenes Gewissen es ihr aufgrund des schweigenden Eingeständnisses früherer Versäumnisse nahelegte, und Oberst Brandon mit der Herzlichkeit alter Freundschaft auf Wiedersehen gesagt hatte, wurde sie von ihm behutsam in die Kutsche gesetzt, von der er in seiner Fürsorglichkeit mindestens die Hälfte für sie beschlagnahmte. Dann folgten Mrs. Dashwood und Elinor, und die anderen blieben zurück, sprachen über die Reisenden und wurden sich ihrer eigenen Langweiligkeit bewusst, bis Mrs. Jennings zu ihrer Kutsche gerufen wurde, um sich mit dem Klatsch ihrer Zofe über den Verlust ihrer beiden jungen Gefährtinnen hinwegzutrösten. Und Oberst Brandon machte sich unmittelbar danach auf den einsamen Weg nach Delaford. Die Dashwoods waren 2 Tage unterwegs, und an beiden ertrug Marian die Reise ohne größere Erschöpfung. Um alles, was die umsichtigste Liebe, die fürsorglichste Pflege zu ihrem Wohlbefinden tun konnte, kümmerten sich ihre beiden aufmerksamen Begleiterinnen, und beide wurden durch Marians körperliches Wohlbehagen und ihre seelische Ausgeglichenheit belohnt. Elinor beobachtete vor allem die Letztere mit besonderer Dankbarkeit. Sie, die Marian Woche um Woche so beständig an ihrer Herzensnot hatte leiden sehen, die sie weder den Mut hatte auszusprechen, noch die Kraft zu verbergen, beobachtete nun mit einer Freude, die sonst niemand mit ihr teilen konnte, Marians offensichtliche innere Gefasstheit, die sie für das Ergebnis von ernstem Nachdenken hielt und die daher letzten Endes zu Zufriedenheit und Heiterkeit führen musste. Als sie sich Barton und damit Landschaftsbildern näherten, wo jedes Feld und jeder Baum irgendeine persönliche, irgendeine schmerzliche Erinnerung wachrief, wurde sie allerdings schweigsam und nachdenklich, und das Gesicht von ihnen abwendend, saß sie sinnend da und sah aus dem Fenster. Aber darüber durfte sich Elinor weder wundern noch ihr Vorwürfe machen, und als sie Marion aus der Kutsche half und merkte, dass sie geweint hatte, sah sie darin eine ganz natürliche Empfindung, die nichts anderes als zärtliches Mitgefühl hervorrufen konnte und in ihrer Zurückhaltung Lob verdiente. In der Folge spürte sie in ihrem ganzen Verhalten die Haltung eines Menschen, der sich zur Vernunft durchgerungen hat, denn kaum hatten sie das Wohnzimmer betreten, da sah sich Marion mit einem Blick voll fester Standhaftigkeit um, als ob sie entschlossen sei, sich sofort an den Anblick all der Gegenstände zu gewöhnen, mit denen die Erinnerung an Willoughby verbunden war. Sie sagte wenig, aber mit jedem Satz bemühte sie sich um Heiterkeit, und obwohl ihr manchmal ein Seufzer entfuhr, geschah das nie ohne ein entschuldigendes Lächeln.